Wenn Herr Rühle sagt, dass ich ein gebrochenes Verhältnis zur DDR hatte, würde ich eher sagen, dass die DDR-Führung ein gebrochenes Verhältnis zu meinen Texten hatte oder zu mir. Und was das Theater betrifft, ich fand es sehr charakteristisch, eine Geschichte aus Erfurt, die ich vor so einem Jahr hörte. Da gab es eine Diplomatenjagd in Thüringen. Und die Siegesfeier der Jagdgesellschaft fand statt in einem Interhotel in Erfurt. Also rief der Zeremonienmeister der Jagdgesellschaft, beteiligt waren die großen Jäger, also Erich Honecker und so weiter, rief im Theater an in Erfurt und sagte, wir brauchen einen Schauspieler, er muss Genosse sein und er muss ein Hasenkostüm tragen. Und es wurde ein Schauspieler gefunden, der Genosse war. Es wurde auch ein Hasenkostüm gefunden aus dem Weihnachtsmärchen oder aus irgendeinem Tiermärchen. Und dieser Schauspieler, der Genosse war, trug im Hasenkostüm die Ansprache des toten Hasen an die Jagdgesellschaft vor. Das war die Funktion des Theaters in der DDR vorher. So. Das stimmt wirklich. Die offizielle. Das war die offizielle Funktion. Und die andere Funktion hat der Christoph Schroth schon beschrieben und die anderen Kollegen. Und jetzt ist das Problem, dass ganz ähnlich wie als die Fotografie erfunden wurde, musste die Malerei autonom werden und konnte sie autonom werden. Und das gilt jetzt auch für das Theater. Das Theater hat keine Ersatzfunktionen mehr. Es gibt Zeitungen, es gibt ein Fernsehen in der DDR. Und jetzt muss das Theater herausfinden, was die Funktion des Theaters ist, wenn es keine Ersatzfunktion mehr hat. Und das wird sicher sehr schwierig und das ist, wirkt sich auch schon aus. Das Schwierige an der Situation jetzt ist, es fing an mit dieser schönen Losung, wir sind das Volk. Und das hat dann eine Konsequenz. Die nächste Losung heißt dann, wir sind ein Volk. Und die dritte heißt, du darfst keine anderen Völker haben neben mir. Also es kommt in diesem Vakuum jetzt, kommt alles hoch, was verdrängt und unterdrückt worden ist. Und natürlich auch Schlimmes. Und man soll auch nicht verschweigen, dass eine Reaktion von großen Teilen der Bevölkerung auf die Rolle der Schauspieler in diesem Prozess ist jetzt ein Hass auf Schauspieler. Ich will noch eine andere Geschichte erzählen. Ich habe mal in München vor 2 Jahren, das war damals für mich neu, an der Filiale der Deutschen Bank einen Spruch gelesen, aus Ideen werden Märkte. Das ist das, was passiert. Und es wird natürlich ungeheuer schwer oder immer schwerer, eine Idee auf den Markt zu bringen. Das ist das Problem.